Einheit 7. C. Übung 2a. Guten Tag, Frau Sarif. Ich bin Frau Deutz. Guten Tag, Frau Deutz. Nehmen Sie bitte Platz. Danke. Haben Sie uns gut gefunden? Ja, der Weg zu Ihnen war kein Problem für mich. Ich wohne ja schon seit 4 Jahren in München. Ich bin mit der U-Bahn gefahren. Möchten Sie etwas trinken? Einen Kaffee oder ein Wasser? Ein Glas Wasser, bitte. Vielen Dank. Sie interessieren sich also für die Stelle als Gartenarbeiterin? Ja, genau. Gut. Ich sehe in Ihrem Lebenslauf, dass Sie eine Umschulung zur Gartenarbeiterin gemacht haben. Ja, ich habe eine 2-jährige Umschulung im Berufsbildungswerk hier in München gemacht. Dann erzählen Sie doch einmal kurz etwas von sich. Ich komme aus dem Iran, aus Arak. In Arak bin ich in die Grundschule und dann an eine Oberschule gegangen. Meinen Abschluss habe ich 2010 gemacht. Nach der Schule habe ich 2 Jahre lang im Geschäft von meinem Onkel gearbeitet. 2013 kam ich dann nach Deutschland und habe einen Asylantrag gestellt. 2014 habe ich die Anerkennung und das Bleiberecht bekommen. Anschließend habe ich 2 Jahre lang an der Volkshochschule in München Deutsch gelernt und die DTZ-Prüfung bestanden. Da ich schon immer an der frischen Luft arbeiten wollte und ich auch Grünanlagen und Parks gestalten wollte, habe ich eine Umschulung zur Gartenarbeiterin beim Berufsbildungswerk gemacht. Da habe ich alle Aspekte des Berufs kennengelernt.